Okay. Ich höre. So, wer ist heute Abend dran? Hallo, Ja, können wir anfangen? Ja, da sind Sie. Jetzt, bitteschön, jetzt Ja, sehe ich ich. bin. Guten Abend, hallo. Ja, guten Abend. Bulut ist mein Name. Ich bin die zuständige Ärztin für Sie und ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich, gerne, Frau Doktor, bitteschön. Danke. Bevor Sie. Ja, bitte? Ich freue mich sehr, ja. Danke. Bevor Sie mir Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich einige persönliche Daten erfragen. Danach werde ich direkt zu Ihren Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Siegfried. Siegfried? Ebersbacher. Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Gerne, natürlich. Ebersbacher. Das ist Emil, Bertha, Emil, Richard. Ja. Siegfried, Bertha, Anton, Cäsar, Heinrich, Emil, Richard. Ja, Ebersbacher, richtig? Ebersbacher. Bacher. Jawohl, Bacher. B-A-S. Ha, okay. B-A-C-H-E-R. Okay. Ebersbacher. Ja, ich habe jetzt verstanden. Ein schwieriger Name, aber das ist typisch deutsch, ja. Ja. Wie alt sind Sie, Herr Ebersbacher? Ich bin 60 Jahre alt. 60 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Am 10. August 1962. 62. Okay. Was machen Sie beruflich, Herr Ebersbacher? Ich arbeite in einer Fabrik in der Produktion. Ich bin Maschinenführer. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ja, sehr gut. Wie kann ich Ihnen helfen? Was führt Sie zu uns, Herr Ebersbacher? Ja, vielen Dank, Frau Dr. Bulut. Ich habe seit circa 10 Tagen so Schmerzen in meinem Magen, in der Magengegend. Und es sticht auch so ein bisschen nach oben in den Brustbereich. Und ich habe ein bisschen Angst, ob ich vielleicht etwas am Herzen habe. Ich hatte vor 3 Jahren einen Herzinfarkt und habe 2 Stents bekommen. Und das macht mir jetzt ein bisschen Sorge und Angst. Deswegen bin ich heute zu Ihnen gekommen. Ja, ich verstehe Sie. Sie haben schlechte Erfahrungen erlebt. Könnten Sie diese Schmerzen ein bisschen beschreiben? Wie sind diese Schmerzen? Wieso? Sie meinen jetzt die aktuellen Schmerzen, die ich jetzt habe? Die aktuellen Schmerzen und die Schmerzen im Brust. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also manchmal habe ich das Gefühl, das ist hinter dem Brustbein und es sticht auch manchmal so ein bisschen. Aber manchmal ist es eher so in der Magengegend und da habe ich das Gefühl, das ist wie ein Krampf. Okay, krampfartige Schmerzen haben Sie. Werden die Schmerzen schlimmer, wenn Sie sich vorne beugen? Nein. Nein, das ist sehr unterschiedlich. Das kommt und geht. Es ist von alleine auch mal etwas schlimmer, aber dann gibt es auch wieder Phasen, da ist es etwas geringer mit den Schmerzen, aber ganz weg gehen sie nicht. Wie lange dauern diese Schmerzen und wie oft kommen und gehen diese Schmerzen? Ja, Sie haben gesagt, es kommt und geht wieder. Sie sind durchgehend da, in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, es gibt so Phasen von 1 bis 2 Stunden, da sind sie ganz heftig, die Schmerzen. Und dann gibt es wiederum Phasen, da ist es etwas besser. Okay. Ja, wenn ich richtig verstanden habe, seit 10 Tagen haben Sie anfallsartige Schmerzen, kommt ein paar Stunden und geht wieder. Aber Sie haben den ganzen Tag diese Schmerzen, oder? Sie sind eigentlich immer da, ja, das ist richtig. In der Nacht auch? Dort ist es weniger, da kann ich glücklicherweise schlafen, aber ich in den letzten ein paar Tagen werde ich auch nachts wegen den Schmerzen wach. Könnten Sie die Schmerzintensität beschreiben? Wie würden Sie diese Schmerzen beschreiben auf einer Skala von 0 bis 10? Wenn 0 kein Schmerzen, 10 unverträgliche Schmerzen sind. Also jetzt in den letzten 2 Tagen ist es etwas schlimmer geworden. Da würde ich sagen so 4 bis 5. Ansonsten so bei 2, 3. Nicht sehr stark wie vorherige Myokardinfarktus, oder? Sind diese Schmerzen ähnlich? Nein, stark sind sie nicht, aber es macht mir Angst, ob es vielleicht vielleicht doch ein Herzinfarkt sein könnte. Und ich möchte jetzt nicht so lange warten, bis es ganz schlimm wird. Ja, ja, ich verstehe, aber gibt es etwas Bestimmtes, das diese Schmerzen lindert oder verstärkt? Nein, nein, also habe ich jetzt nicht gemerkt. Das ist sehr unterschiedlich. Okay. Und strahlen diese Schmerzen irgendwo hinauf? Also seit heute merke ich, dass es hier so ringförmig im Oberbauch ein bisschen ist. Okay. Das ist aber erst seit heute. Und könnten Sie diese Schmerzen betreffen, wenn Sie sich anders legen? Stehen, sitzen oder vorne beugen? Ändert sich nicht, nein. Und bei der Belastung oder in der Ruhe, sind diese Schmerzen immer gleich? Ja, kann man eigentlich schon sagen. Also es ist nicht abhängig von Belastung, nein. Verstehe. Lassen Sie uns über Ihre allgemeine körperliche Funktionen sprechen. Wie ist Ihr Appetit? Ja, also in den letzten 2, 3 Wochen eher wenig, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt keinen großen Hunger und habe auch wenig Lust, irgendwas zu essen. Ja, wegen Schmerzen? Nee, allgemein. Ich habe einfach keinen richtigen Appetit. In letzter Zeit haben Sie unwillkürlich abgenommen oder zugenommen? Nein, also ich bin schon immer sehr schlank. Ich bin circa 68, manchmal auch 70 Kilo. 68, ja. Ich wollte das auch fragen. Und wie groß sind Sie? Ja, also 1,70 Meter. Okay. Das war immer so? Zugenommen habe ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Sie haben nicht abgenommen? Nein. Sie haben gesagt, dass normalerweise können Sie gut schlafen, aber nur ein paar Tage können Sie nicht gut schlafen. Habe ich recht? Ja, das stimmt, ja. Und sind Sie mit Verdauungssystem zufrieden? Gibt es etwas Unverständliches? Ja, Verdauungssystem. Ja. Akustisch leider nicht verstanden. Mit dem Verdauungssystem habe ich bisher keine Probleme. Also haben Sie Verstopfung? Nein. Oder Blähungen? Ich habe das Gefühl, dass ich etwas mehr Luft im Bauch jetzt in den letzten Tagen habe. Also ich bin etwas gebläht. Aber der Stuhlgang ist normal und Erbrechen habe ich jetzt auch nicht. Ich habe eine leichte Übelkeit, aber Erbrechen habe ich jetzt nicht, nein. Okay. Und haben Sie Probleme mit Wasserlassen? Nein, das klappt auch ganz gut, nein. In letzter Zeit haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen oder getrunken? Nö, also eigentlich immer das, was ich regelmäßig esse und trinke. Es war jetzt nichts außer der Reihe oder wir haben auch jetzt nicht auswärtig irgendwo gegessen. Also was Besonderes habe ich jetzt nicht, nein. Und fühlen Sie sich fiebrig? Nein, Fieber habe ich jetzt nicht. Schüttelfrost haben Sie? Ja, mich. Nein, habe ich auch nicht. Nein, habe ich nicht. Schwitzen Sie in der Nacht? Nein, nein, habe ich noch nie. Okay, gut. Nun würde ich nach Ihren Vorerkrankungen fragen. Leiden Sie unter irgendwelchen chronischen Krankheiten? Also wie ich schon vorhin berichtet habe, ich hatte vor circa... Ja, Sie haben schon gesagt, dass Und, Sie haben zwei Stent? Genau. Aber ansonsten habe ich jetzt keine weiteren Erkrankungen. Und nehmen Sie Medikamente, Blutverdünner vielleicht nehmen Sie? Ja, also das, was mir damals aus der Klinik verschrieben wurde, das nehme ich auch immer regelmäßig ein. Das ist das Aspirin 100. Ich habe Ramipril 2,5. Und ich habe Amlodipin 5 Milligramm. Und ich nehme Pantoprazol 20 Milligramm. Okay. Nehmen Sie Ramipril und Amlodipin gegen Herzkrankheit oder haben Sie auch Bluthochdruck? Nee, das hat man mir damals im Krankenhaus verschrieben nach dem Herzinfarkt und seitdem nehme ich das ja. Und eine Cholesterintablette, stimmt, das habe ich jetzt vergessen noch. Dann haben Sie auch Hochlipidwerte? Also das war auch nach dem Herzinfarkt. Da hieß es, ich sollte es nehmen und meine Cholesterin sollte niedrig bleiben und deswegen nehme ich das. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, ich hatte schon mal mehrere Operationen, aber das waren meistens so Sportunfälle. Ich hatte mal mich am Knöchel, an der rechten Seite mal beim Fußballspielen verletzt. Da gab es einen Bänderriss. Dann wurde ich am linken Unterarm operiert. Da bin ich mal bei der Arbeit auf den Arm gefallen. Und da ist auch eine Platine drin, also ein Metall. Und was war noch für eine Operation? Ich hatte einen Leistenbruch auf der rechten Seite. Das ist so circa 10 Jahre. Mit wie vielen Jahren hatten Sie das? Ich konnte nicht verstehen. Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Okay. Vor 10 Jahren, genau. Und sind Sie vollständig geimpft? Ja, da hat mein Hausarzt kontrolliert das immer. Ich bin auch schon geboostert, jetzt gegen Corona. Die anderen Impfungen sind komplett. Ja, gut. Ja, lassen Sie jetzt uns über Ihre Lebensgewohnheiten sprechen. Rauchen Sie? Nein, ich habe vor circa 20 Jahren eigentlich damit aufgehört. Seitdem rauche ich nicht. Wie viele Jahre und wie oft hatten Sie geraucht? Ach Gott, ja, das war so, ich glaube so 15 Jahre habe ich geraucht. Und das war ungefähr eine Schachtel am Tag. Und trinken Sie Alkohol? Ja, eigentlich nicht so ab und zu mal. Wie meinen Sie mit ab und zu? Wie oft und wie viel? Ja, das heißt so am Wochenende vielleicht ein Gläschen Wein. Und wenn Freunde kommen, dann trinken wir auch mal gerne ein Bier. Okay. Und haben Sie schon mal Drogen probiert? Drogen, nein. Danke. Ja, Herr Ebersberger. Sind bei Ihren Eltern irgendwelche chronische Krankheit bekannt? Ja, also mein Vater hatte auch mit 70 Jahren mal einen Herzinfarkt. Der ist jetzt aber stabil, der ist jetzt 85. Meine Mutter ist leider vor 2 Jahren verstorben. Sie hatte einen Schlaganfall. Es tut mir leid. Aber mit wie viel Alter ist sie gestorben? Meine Mutter, sie war, als sie starb, so, ja, was haben wir, 79 Jahre alt. 79, ja. Und Sie haben gesagt, dass Sie 2 Kinder haben. Sind Ihre Kinder auch gesund? Ja, glücklicherweise sind die gesund. Die haben eigentlich keine Probleme. Okay. Ja, Herr Ebersberger, reagieren Sie auch etwas allergisch? Ach so, nee, also ich bin auf Erdnüsse allergisch, aber auf Medikamente wüsste ich das jetzt nicht, nein. Brauchen Sie keine Medikamente? Wie äußert sich die Allergie? Also wenn ich Erdnüsse esse, fälschlicherweise, dann kriege ich so richtig Ausschlag am ganzen Körper, der Mund schwillt mir an, bekomme ich schlecht Luft. Ich werde kaltschweißig. Ja, ich Verstehe. Haben Sie noch Unverträglichkeiten wie Milchprodukte oder Brot? Ja. Alles? Das ist alles okay. Alles. Da kann ich möglicherweise alles essen. Ja. Herr Eberbacher, ich denke, ich habe die wichtigsten Fragen gestellt. Jetzt möchten Sie etwas hinzufügen oder noch etwas fragen? Und nein, vielen Dank, Frau Dr. Ich habe einfach Angst, dass es ein Problem mit dem Herzen ist. Und ich wäre froh, wenn Sie mir helfen können und mir sagen können, was das für Beschwerden sind, woher das kommt. Ja, ich verstehe, dass Sie Angst haben. Jetzt können wir leider nicht eine hundertprozentige sichere Diagnose sagen. Um eine richtige und sichere Diagnose zu bestätigen, sollten wir ein paar Tests führen und natürlich Sie körperlich untersuchen. Aber als Verdachtsdiagnose habe ich Probleme mit Magen. Aber natürlich, Sie hatten früher auch Herzprobleme und deshalb sollte auch eine Herzkrankheit ausgeschlossen werden. Ja, sehr gern. Das wäre mir sehr lieb, ja. Ja. Okay. Gut, vielen Dank. Was wollen Sie jetzt für Untersuchungen noch machen, Frau Doktor? Natürlich ein EKG würde ich gerne schreiben. Und ich denke, es gibt sollte ein Blutbild auch durchgeführt werden. Ja, okay. Aber ich denke, keine entzündliche Krankheit und deshalb ich bin mir nicht sicher, ob ich Entzündungsparameter brauche oder nicht. Okay. Ich denke, so als Kardiak-Enzyme und EKG und Röntgen-Thorax okay. Sollten durchgeführt werden und je nach Befunde vielleicht ein Darm-Magen-Spiegelung oder okay. Ein Urea-Test vielleicht können durchgeführt werden. Ein was für ein Test? Ja, für Helicobacter pylori. Ah, okay. Was ist das? Ich glaube, auf Türkisch Urenefest-Test. Aber hier, Was ist ein Helicobacter, oder wie Sie das nennen? Das ist die häufigste Ursache für Gastritis, eine bakterielle Infektion. Das sind Bakterien für den Magen, oder was? Ja. Ah, okay. Und das wollen Sie mit dem Magen? Als Differentialdiagnose vielleicht kann ich auch eine Panikattack ausschließen, weil der Patient... Meinen Sie, ich bin psychisch krank, oder was? Nee, aber vielleicht diese vorherigen Krankheiten können ein bisschen Angst für Sie verursachen. Und, ach so. Ja, Es kann manchmal passieren. Den meisten Menschen würde es so gehen in ihrer Lage. Ja, ich habe natürlich schon Angst, deswegen bin ich ja auch da, ob es vielleicht irgendwas mit dem Herzen ist. Aber ich würde mich jetzt nicht als panisch oder Angst beschreiben. Ja, natürlich. Ich meine das nicht. Okay. Ich entschuldige mich dafür. Ich habe nicht das gemeint. Aber viele Krankheiten können auch psychische Beschwerden verursachen. Okay. Ja gut, vielen Dank. Dann warten wir mal die Ergebnisse ab von den Untersuchungen. Ich hoffe, dass wir bald ein Ergebnis finden. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Okay, bevor Sie jetzt an den Oberarzt oder an die Oberärztin übergeben, möchte ich noch einige Ergebnisse von den Untersuchungen mitgeben. Ja. Okay? Also, wir haben einen Ultraschall vom Bauch gemacht. Haben Sie nicht gemacht? Also, ich habe Oberbauchschmerzen, also Ultraschall. Leber, Gallenblase ist in Ordnung. Keine Anzeichen von Entzündung. Es gibt auch keinen Gallenblasenstein. Nieren sind auch gut. Leber ist gut. Es gibt keine freie Flüssigkeit im Bauch. Es ist ein bisschen Luft überlagert. Der Milz ist auch normal groß, ist nicht vergrößert. Okay. Und Unterbauch, Harnblase und so weiter ist auch alles in Ordnung. Und Laborparameter? Genau, Sie machen ein EKG, das ist auch in Ordnung. Sie machen ein Troponin, das ist negativ. Im Labor haben Sie eine leichte Leukozytose von 13.000. Sie haben ein CRP von 30. Sie haben eine leicht erhöhte Gamma-GT von 100. GPT und GOT, also AST, ALT, ist unauffällig. Bilirubin ist unauffällig. Und das war das kleine Blutbild. Und das war es erstmal, ja. Sollte ich jetzt den Patienten vorstellen? Genau, und wir machen nachher eine Besprechung über die Differentialdiagnose. Ja. Hallo, Herr Oberarzt. Haben Sie kurz Zeit? Ja, natürlich, bitte schön. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen, den Ihnen vorstellen möchte. Ja, Siegfried Erbersbacher ist ein 60-jähriger Patient, der 68 Kilogramm, 170 Zentimeter ist. Er hat sich bei uns wegen 10 Tage bestehende Epigastrik-Schmerzen ohne Ausstrahlung, Entschuldigung, ohne mit ringförmiger Strahlung vorgestellt. Mhm. Er erwähnt, dass diese Schmerzen anfallartig sein und ein paar Stunden dauern würden. Okay. Die Schmerzintensität sei bei dieser Attacke 4-5 und inzwischen 2-3 auf der Schmerzskala. Mhm. Es gäbe keine Auslöser für diese Schmerzen. Die Fragen nach Fieber, Schüttelfrost und Nachschweiß wurden verneint. Mhm. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis 2-3 Wochen dauernde Inappetenz und leichte Nausea. Und an Vorerkrankungen leidet er an Herzkrankheit, er habe Myokardinfarktus vor 2 Jahren erlitten und dagegen nehme er 100 Milligramm Acetylsalicylsäure, ASS und 2 und 5 Milligramm Ramipril, Amlodipin und Pantoprazol und eine Cholesterin, ein Medikament gegen Hypercholesterinämie, aber leider kann ich mich mehr daran nicht erinnern. Simvastatin 40. Patienten nicht gefragt, medikamentell. Simvastatin 40. Jawohl. Mhm. Er sei vollständig gegen Corona geimpft. Und er habe mehrmals orthopädische Operationen gehabt. Unter anderem habe er Platin und wegen einem Knochenbruch hatte er auch eine Operation. Und vor 10 Jahren inguinal Hernie-Operation bei ihm durchgeführt werden. Und rauche zurzeit nicht, aber vor 20 Jahren habe er mit dem Rauchen aufgehört und insgesamt habe er 15 Packungen ja, Rauch Konsum und Drogen. Wie viel Päckchen? Ja, 50 Päckchen. 15 Päckchen, Entschuldigung. Die Drogenkonsum wurde verneint und er trinke nur am Wochenende ein Gläschen Wein. Mhm. In der Familiengeschichte habe sein Vater auch an MI gelitten und seine Mutter sei wegen Apoplexie gestorben. Seine Kinder seien gesund. Okay. Er reagiere auf Erdnüsse allergisch und diese Allergie äußere sich als Ausschlag, Exanthem. Er habe keine Unverträglichkeit. Und ja, die Ergebnisse sollte ich auch diese Ergebnisse weiterleiten, oder? Bitte deutet was auf? Ja, ich habe die wichtigen Informationen, ich habe schon gesagt. Und was ist die Verdachtsdiagnose oder Arbeitsdiagnose? Ja. Eigentlich habe ich keine sichere Verdachtsdiagnose. Aber ja, ich habe gedacht, das kann wegen Gastritis sein, aber diese Strahlung vielleicht kann wegen Pankreatitis sein, aber mit Pankreatitis sollte die Laborwerte anders. Das heißt also, Ihre Verdachtsdiagnose ist eine Gastritis? Ja. Und differenzialdiagnostisch? Als Differentialdiagnose sollten Myokardinfarktus, Pankreatitis und Cholezystitis ausgeschlossen werden. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja, natürlich, ich habe jetzt gesehen, Magenkarzinom sollte auch ausgeschlossen werden, weil dieser Patient hat Inappetenz und so. Ja, das heißt, die Richtung ist auch in Ordnung. Sie denken auch eine onkologische Erkrankung. Okay. Gut, was kann es noch sein? Differentialdiagnose, eine weitere Differentialdiagnose. Er arbeitet in einer Fabrik, ist Maschinenführer, muss auch manchmal schwer arbeiten. Was sagen die Kollegen? Ausstrahlende Schmerzen können auch wann? Von Rücken kommen. Ein BWS-Syndrom, ein Brustwirbelsäulensyndrom von der Wirbelsäule. Einfach Muskelverspannungen, die vom Rücken nach vorne in den Brustkorb oder in den Bauch hinein. Auch das heißt untere BWS durch Verklemmung oder Verspannung können solche Symptome auch mal auftreten. Oder man spricht auch von einer Interkostalneuralgie. Kann auch mal sein, differenzialdiagnostisch jetzt. Okay. Aber Interkostalneuralgie dauert 1 oder 2 Stunden oder weniger? Ja, nicht, aber man muss daran denken. Natürlich kann es auch eine vertebragene Ursache haben. Das ist richtig. Okay, sehr gut. Vielen Dank, Frau Dr. Buluc. Das war wirklich gut. Die Ultraschalluntersuchung haben Sie vergessen als Untersuchung. Ja. Das ist die erste, genau. Also Blutabnahme, EKG. Das ist richtig. Wir wollen ja einen Herzinfarkt ausschließen. Bei so einem Patienten mit einer Herzvorerkrankung würde ich auch einen Herzultraschall planen, also ein Echo. Das haben Sie auch nicht gemacht. Denn das kann natürlich auch, wenn das Herz, ein Herzinfarkt, aber vielleicht hat er einen Perikarderguss. Das kann natürlich auch solche Schmerzen machen. Vielleicht hat er eine Myokarditis. Wir sind in der Corona-Zeit. Das heißt, also ein Herzultraschall wäre sinnvoll. Okay, was habe ich gemacht? Das ist ein Patient von mir aus der Praxis. Der kam wirklich mit solchen Beschwerden. Und ich habe bei ihm einen Ultraschall gemacht, war alles in Ordnung. Ich habe Blut abgenommen, da hatte leichte Entzündungswerte und eine Gamma-GT, die vorher völlig unauffällig war. Ansonsten Bilirubin, alles andere unauffällig. Ich habe zu ihm gesagt, er hat bisher noch keine Schmerzmedikamente eingenommen, auch kein Novalgin. Ich habe ihm dann Novalgin verschrieben als Schmerzmedikament. Und dass er in ein paar Tagen nochmal kommen soll. Ich habe ihm auch ein Antibiotikum verschrieben. Mein Verdacht war eine Cholecystitis oder eine Cholezystitis, dass er eine Entzündung in den Gallenwegen eventuell hat. Weil Gastritis habe ich eher nicht gedacht, weil er hat vorher schon Pantoprazol eingenommen. Hatte er schon gehabt in seiner Medikation. Als er dann 2-3 Tage später kam, waren die Schmerzen schlimmer. Das ist nicht besser geworden. Ich habe nochmal Labor abgenommen. Da ist der CRP auf über 60 angestiegen. Die Leberenzyme waren auch sehr stark angestiegen. Der Patient aber hat keinen Ikterus. Der hat nur auch leichte Zunahme seiner Schmerzen, sonst ganz okay. Er ist noch arbeiten gegangen. Er wollte unbedingt arbeiten. Ich habe ihn dann ins MRT geschickt. Ah, doch, was ich vergessen habe zu sagen, im Ultraschall, Entschuldigung, war soweit alles in Ordnung, aber an einer Stelle hatte ich den Verdacht, dass der Gallengang etwas erweitert ist. Also der DHC oder der Ductus Hepatocysticus. Ich weiß nicht, wie das im Türkischen heißt. Der Gallengang, das kann man im Ultraschall ja ganz gut sehen. Wie heißt der Gallengang im Türkischen? Wo sind die Internisten? Die Schulen? Ah, okay. Das heißt, der Gallengang von der Gallenblase sozusagen zum Dünndarm oder zum Pankreas, der war etwas erweitert. Und zwar so circa 14 mm. Normalerweise ist dieser Gallengang ja nur 2-3 mm oder maximal 5 mm. Das war das einzig Auffällige. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Ich habe ihn sofort ins MRT geschickt. Genau, ich wollte wissen, ob er einen Stein hat, ob er eine Stenose hat, ob er eine Gallengangsentzündung hat. Das Ergebnis kam gestern vom MRT. Er hat ein Pankreaskopfkarzinom. Oh. Leider. Das ist auch schon in die Leber metastasiert. Die Lymphknoten sind vergrößert. Die mesenterialen Lymphknoten sind vergrößert. Er hat einen Verdacht auf eine lymphatische Metastasierung schon. Er hat einen Verdacht auf eine hepatische Metastasierung. Und ein sehr starker Hinweis im MRT, dass es ein Pankreaskopfkarzinom ist. Und sind die Metastase im Leber war sehr klein? Die waren so klein, dass sie im Ultraschall nicht bestimmt. Die waren sehr klein. Der Radiologe hat sie als disseminierte Veränderungen beschrieben. Disseminiert, also so kleine punktförmige Veränderungen, die man im MRT sehr gut gesehen hat, aber im Ultraschall noch nicht. Also das war noch ein Anfangsstadium. Und das seit einer Woche jetzt. Was denken Sie, wie ist seine Prognose? Pankreaskopfkarzinom. Wie groß war der Tumor? Wie groß ist es? Oh, das war noch nicht so groß. Das ist, glaube ich, schon ein Zentimeter oder 1,5 Zentimeter, glaube ich. Ja, ich bin Ophthalmologin, aber nach meines Wissens ja, kann ich das sagen, dass ich nicht sehr gute Prognose habe. Ja. Ja. Pankreas ist ganz schlechte Prognose, ein sehr aktiver Tumor. Das heißt, es macht sehr lange keine Beschwerden. Und wenn es Beschwerden macht, dann ist es meistens schon zu spät. Ich habe mich nur gefreut, dass ich sehr schnell reagiert habe und wir ein sehr schnelles MRT innerhalb von einem Tag bekommen haben und konnten dadurch eigentlich sehr schnell, ohne lange Diagnostik mit Warten und über Wochen, dass wir eigentlich relativ schnell eine Diagnose hatten und wir haben ihn heute ins Krankenhaus geschickt zum Tumor-Staging. Aber solche Patienten haben normalerweise eine ganz, ganz schlechte Prognose, maximal ein Jahr. Und die ist noch 60. Die Frau war heute dabei, hat geweint, hat geheult. Sie meinte, oh, der war jetzt kurz vor seiner Altersruhezeit, das heißt in Rente. Der wollte ein Jahr noch arbeiten und dann in Rente gehen. Vielleicht erlebt er sein Rentenalter nicht mehr. So ist das Leben manchmal mit vollen oder mit Überraschungen. Okay, vielen Dank. Die Hinweise als Differentialdiagnosen waren alle sehr gut. Muss man natürlich alle dran denken. Okay, sind noch Fragen von Ihrer Seite? Vielen Dank. Vielen Dank, sehr traurig. Ja, ich war auch etwas traurig. Schau mal, Reflux, Hepatitis, das ist alles richtig. Papillarstein, Mesenterial, Arterienstenose, kommt vor allem vor. Magenkarzinom, jawohl, Magenkarzinom hätte es auch sein können. Genau. Sehr gut. Wenn keine Fragen sind, dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Wer hat als nächstes Prüfungen? Bruchsal? Ah, in Bruchsal? Ja, ich arbeite in Bruchsal auch seit einem Monat, seit Januar. Wo sind Sie da? Ja, in einer Praxis arbeite ich. Sie sind in einer Praxis? Ah, sehr gut. Ja. Das heißt, Sie haben schon Ihre Approbation oder noch nicht? Leider noch nicht. Mit Berufserlaubnis arbeite ich. Aber ja, in Ophthalmologie brauchen wir nicht so viele Briefe und viele Verdachtsdiagnose. Deshalb kann ich das Anamnesegespräch ein bisschen erledigen. Aber im zweiten Teil konzentriere ich mich nicht sehr gut darauf. Okay, aber Sie machen das sehr gut, das ist schön. Das war, obwohl Sie eine Ophthalmologin, also eine Augenärztin sind, haben Sie eine sehr gute Anamnese gemacht. Das ist sehr gut. Vielen Dank.